So, ihr Lieben, wir machen weiter. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten über UFOs vielleicht oder über Liebe oder Orgasmusprobleme oder vielleicht über die Rede von Herrn Grass gestern, Günter Grass, wer weiß, wenn ihr da Lust zu habt, dann solltet ihr euch jetzt bei mir melden unter 0130 29 11 oder faxen unter 0130 11 51 22 oder mailen, das geht auch, 1live@wdr.de. Matthias, 19 Jahre. Ja, hallo. Hi. Dein Thema. Weswegen rufst du an? Ich rufe an wegen Klaustrophobie. Klaustrophobie? Das sind die Menschen, die immer irgendwo alles mitnehmen müssen, ne? Nein, so nicht. Platzangst. Ach ja, was rede ich? Entschuldige, das heißt Fehlschaltung im Gehirn. Platzangst, ja natürlich, ja. Du bist betroffen davon. Ja, und ziemlich stark. Ja, erzähl mal. Bei mir ist das nicht nur die Platzangst, sondern ich habe eigentlich Angst vor der Angst. Mhm. Also. Wir können, glaube ich, da gut miteinander reden, weil ich sowas Ähnliches habe. Also zum Beispiel hasse ich es, in Aufzüge zu gehen. Geht es dir genauso? Also das ist nicht möglich. Nicht möglich. Ich muss dazu sagen, ich bin auch schon zweimal stecken geblieben. Horror. Ich bin noch nicht stecken geblieben. Aber die Vorstellung, da stecken zu bleiben, treibt mich in den Wahnsinn. Ja, also... Wie war es denn bei dir, als du stecken geblieben bist? Erinnern kann ich mich nur noch an einmal. Mhm. Wie? Aber das andere Mal bist du ohnmächtig geworden, oder wie? Nein, das nicht. Sondern es war in einem Kaufhaus bei uns in der Stadt. Und meine Mutter hat das auch, nur nicht so extrem wie ich. Mhm. Und ich meine... Vielleicht war es mein Vorteil, es war ein gläserner Fahrstuhl. Mhm. Finde ich auch harmloser. Ja, nur wir sind eingestiegen. Mhm. Und dann, also meine Mutter hat auf diesen Knopf gedrückt. Ich war noch gar nicht so alt, ich war vielleicht 10 Jahre alt oder so. Mhm. Und ja, auf jeden Fall, sie hat auf diesen Knopf gedrückt, der Fahrstuhl ging noch zu. Mhm. Und dann nichts mehr. Mhm. Also wir standen da drin, meine Mutter Panik gekriegt. Mhm. Was ich erst gar nicht so realisiert habe, weil mir hat eigentlich nicht viel ausgemacht. Ja. Nur so, ich sag mal, nach 1-2 Minuten kriegte ich dann irgendwann auch die Panik. Mhm. Und da ging gar nichts mehr. Also dann bin ich nur noch im Kreis gelaufen. Mhm. Und also ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Und ja, auf jeden Fall, irgendwann hat dann jemand aus dem Kaufhaus gemerkt, dass das wohl irgendwie nicht so funktioniert mit diesem Fahrstuhl. Mhm. Weil die uns ja auch gesehen haben. Mhm. Es war ja halt aufs Glas alles. Wie lange wart ihr dann eingesperrt? Jetzt mal so 3-4 Minuten, länger war es nicht. Und das war wahrscheinlich die Hölle schon, ne? Ja. Du sagtest gerade, warst du 10 Jahre alt. Das heißt, dieses Gefühl oder diese ganze Geschichte hat schon sehr früh bei dir angefangen. Also, ich sag mal, ich habe so lange, wie ich denken kann. Mhm. Sag noch ein paar Beispiele, was dich in Angst und Schrecken versetzt. Der Aufzug ist klar, da ist man in einer kleinen Kapsel eingesperrt. Was noch? Ja, bei mir ist halt das Problem, es ist nicht nur die Klaustrophobie, sondern ich habe... halt Angst, ich kann halt nicht da sein, wo viele Leute sind, also wo richtig Menschenmassen wie ein Konzert oder was sind. Und ich kann nicht da sein, wo überhaupt keiner ist. Also bei mir ist das zum Beispiel das Problem, ich arbeite außerhalb, so 8-9 Kilometer von meinem Haus entfernt. Und das ist halt ein Stück, ich habe es selber mal mit dem Auto nachgemessen, wie viele Kilometer sind. Es ist genau auf den Daumen gepeilt, genau 1 Kilometer. Und dieser Kilometer, da steht halt kein Haus, gar nichts. Mhm. Und da kriege ich Probleme, wenn ich alleine fahre. Ach, wenn du alleine durch diese Landschaft und diese Umgebung fährst, packt dich schon die Angst. Ja. Mhm. Inwiefern beeinträchtigt das diese ganze Geschichte, diese Angelegenheit dein Leben? Also wenn ich mal ehrlich bin, ich habe zu mir selber gesagt, ich mache das ungefähr noch 1 oder 2 Jahre mit und dann ist irgendwann Schluss. Wie, was heißt das denn? Ja, also ich habe keine Lust mehr, so weiter zu leben. Also ich will jetzt nicht irgendwie mich umbringen oder was, zumindest im Moment noch nicht. Nur wenn das weiter so geht und wenn es so rapide ansteigt, also schlimmer wird, also wie es in den letzten 3 Jahren ungefähr geworden ist. Also ist da wirklich ein ganz großer Leidensdruck bei dir. Ja. Und es vergeht kaum ein Tag, wo du nicht in irgendeiner Weise daran erinnert wirst oder wo du daran leidest. Ich denke, ich sag mal fast. Die ganze Zeit, also 24 Stunden fast. Nicht ganz so extrem, aber... Wo kannst du denn angstfrei sein? In welcher Umgebung? In welchen Räumen? Also wenn ich zu Hause bin, habe ich so gut wie keine Probleme. Mhm. Kannst du, erträgst du es überhaupt, in einem Auto zu fahren? Da bist du ja nur auch abgeschlossen. Das ist das Problem. Ich habe nicht die Panik, also jetzt ist es schwer schwer zu verstehen von irgendwelchen Leuten, die es nicht kennen. Mhm. Also ich werde da auch niemanden irgendwie einen Vorwurf machen, der das nicht versteht. Mhm. Nur ist es halt so, solange ich nicht eingeschlossen bin, jetzt in irgendwelchen Räumen, ist überhaupt kein Thema. Also ich kann in einem Raum sein, der von mir aus 3 oder 4 Quadratmeter hat. Matthias, das kann ich völlig nachvollziehen. Das ist im Aufzug ja genau das Problem. Wenn man hundertprozentig wüsste, dass ein Aufzug nie stecken bleibt, hätte man, ich und du, wahrscheinlich auch keine Angst, da reinzugehen, ne? Kannst du das auch so sagen? Das Problem sind diese, ich sag mal, 10 Sekunden, wo die Tür zu ist. Mhm. Und in den 10 Sekunden komme ich nicht raus. Ja. Und das ist für mich... Also, höre mal, du hast das jetzt gerade so klar formuliert, wo ich schon innerlich ein bisschen zusammenzuckte. Du sagtest, wenn das noch ein paar Jahre so geht, hast du fast schon keine Lust mehr zu leben, weil dich das so beängstigt, so beeinträchtigt. Hast du denn irgendwann in deinem Leben mal was dagegen unternommen? Warst du mal bei einem Psychiater, bei einem Psychologen? Ja, also ich war vor ungefähr, ich sag mal, 1,5 Jahren ungefähr beim Psychologen. Mhm. Nur der hat, ich meine, vielleicht sehe ich das auch alles falsch. Ich meine, ich bin kein Arzt und, oder Psychologe, ich kann das so wahrscheinlich nicht beurteilen. Mhm. Nur in meinen Augen her hat er, am Anfang war es alles hundertprozentig und er hat mir auch am Anfang geholfen. Mhm. Nur dann irgendwann ging das für mich zu rapide. Mhm. Und da irgendwo ging mir das zu schnell und dann habe ich irgendwann selber aufgehört. Ja, wie lange warst du bei ihm? Ungefähr 1/2 Jahr. Ja. Also du bist einer von vielen, vielen Tausenden von Angstpatienten in Deutschland, Matthias. Das haben ganz viele Leute das wirkt sich graduell anders aus, mal schlimmer, mal weniger schlimm. Ich rate dir nur ganz, ganz, ganz dringend, dich nochmal um einen Psychologen zu bemühen. Weil es gibt wirklich interessante und auch sehr effektive Therapieprogramme in Sachen Angst. Und interessante Angsttherapien, also wo du unbedingt was unternehmen solltest. Weil wenn du das jetzt alles alleine so weiterlaufen lässt, wirst du da wahrscheinlich nicht glücklich mit werden. Ich würde dich gerne mit meinem Psychologen jetzt nochmal verbinden. Dann kann der dich ein bisschen aufklären, was es so für Therapiemodelle gibt. Ja. Und dir vielleicht auch die eine oder andere, vielleicht auch psychosomatische Klinik nennen, an die du dich wenden könntest mit deinen Sorgen und deiner Krankheit. Das ist ja eine Krankheit letztendlich. Ja, das ist halt das. Also ich möchte nicht, was mir auch schon einige Ärzte, ich kenne einige Ärzte durch mein Hobby her, die mir geraten haben, ich sollte mich wirklich mal in stationäre Behandlung begeben. Mhm. Jetzt nicht irgendwie so eine Psychoanstalt oder was. Ich meine, ich werte das jetzt nicht ab. Ich meine... Nein, es gibt ja auch es gibt ja so psychosomatische Kliniken, der Ruf der Irrenanstalt, ist nicht gerechtfertigt. Wer weiß, ich will das auch nicht abwerten, weil diese Leute, die haben wirklich Probleme und ich kenne einige, halt durch mein Hobby, kenne ich einige Leute und habe auch schon selber einige Leute eingewiesen. Matthias, wir machen das jetzt mal so. Du legst jetzt auf und dann wird der Peter, das ist mein Psychologe heute Nacht, wird dich gleich zurückrufen und dich mal über die ganze Palette der Möglichkeiten informieren. Okay? Ich bedanke mich. Und unternimm was, das ist ganz wichtig. Alles Gute. Okay, tschüss, Matthias. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen, Heidi, 48 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Heidi, ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich hätte dem ernsthaft zum Thema Sterilisation zu sagen. Ja. Und zwar, also mein Mann hat sich vor 18 Jahren sterilisieren lassen. Wie alt war er da? Er war da 32. Mhm. Und es war so, wir haben 2 Kinder, die sind 9,5 Jahre auseinander. Mhm. Und als unser Sohn geboren wurde, das zweite Kind, ist in unserem Bekannten- und Verwandtenkreis, haben sich mehrere Männer sterilisieren lassen. Und wir haben uns auch mit dem Gedanken getragen, wir haben das aber 2 Jahre, 2 Jahre gebraucht. Mhm. Ich vor allem habe 2 Jahre gebraucht, um meine Zustimmung zu geben, weil es für mich auch irgendwo was Endgültiges war. Klar. Und wir haben uns damals erkundigt, es ging also so, da gab es 2 Methoden. Einmal wurden die Samen leider abgebunden und das hieß damals, ja, das könnte man rückgängig machen. Mhm. Und dann wurden sie unterbrochen. Also da wurde ein ganzes Stück rausgeschnitten. Mhm. Und das war also die endgültige Methode und es hieß auch, dass es also das Abbinden nicht so sicher war, dass also dann wirklich nicht doch noch eine Schwangerschaft passieren könnte. Und mein Mann hat es dann, also nachdem unser Sohn dann 2 Jahre alt war und wir uns damit ziemlich befasst haben, also die Ärzte dann auch gesagt haben, ja, was ist, wenn ein Kind dann stirbt, und wir uns aber gesagt haben, wenn wirklich eins unserer Kinder sterben sollte, werden wir nicht nochmal ein Kind in die Welt setzen wollen. Wie viele Kinder hattet ihr da? Zwei. Zwei. Ja, um das zu ersetzen, was dann also je hätte sterben. Ja. Für welche Methode hat sich dann dein Mann entschieden? Ja, der hat dann diese endgültige Methode dann gemacht. Nach zweijähriger Überlegungszeit. Ja. So, und jetzt sind 18 Jahre vergangen. Ja. Wie bewertest du diesen Eingriff heute? Also ich fand's von Anfang an hervorragend. Mhm. Also es war nur ein ganz kurzer Eingriff. Mein Mann war nach 4 Stunden wieder zu Hause, war 2 Tage daheim, also weil er hat es am Freitag machen lassen und konnte montags wieder arbeiten gehen. Und für mich war es einfach erstens mal nicht immer das Theater mit der Verhütung. Also es ist beim Geschlechtsverkehr, es ist Ejakulat immer da, es ist nur keine Samen mehr vorhanden. Was man nicht sieht, ne? Das sieht ganz genauso aus wie sonst auch. Es ist nur etwas weniger, was ich als Frau eigentlich als angenehm empfinde. Dass also Du spürst es ist alles wie immer, nur das Ejakulat ist weniger. Und hat denn eure Sexualität sich dadurch verändert? Verbessert ja. Sogar. Also er hatte nicht irgendwie die Sorge, jetzt nicht mehr ein richtiger Mann zu sein, hört man nicht. Nein, ja öfters, ne? Gar nicht. Also dadurch, dass wir uns das also wirklich reiflich überlegt haben und mein Mann eigentlich derjenige war, der das schon hätte viel eher machen lassen, die Ärztin aber damals, unsere Hausärztin, gesagt hat, ja, sie sind noch so jung und so. Und Heidi, jetzt nach diesen Jahren, würdest du sagen und dein Mann auch, würdet ihr beide sagen, es war gut, dass wir es gemacht haben? Ja. Unbedingt. Also das ist ja so ein Erfahrungswert, der auch interessant ist, wenn jemand so viele Jahre jetzt, wenn da schon so viele Jahre zurückliegen. Also ich kann es wirklich, oder wir können es wirklich nur empfehlen. Und es hat unserer Sexualität eher geholfen als geschadet. Und man ist einfach freier, man muss nicht immer an die Verhütung denken. Ich meine, mit 32 hat man ja doch, ich war damals 30, es sind noch viele Jahre, wo ich schwanger werden hätte können. Und man muss nicht über viele Jahre die Pille nehmen. Heidi sagt, und ihr Mann sagt auch, eine gute Sache. Ja. Gut, dass du mitgekommen bist und vielen Dank für deine Meinungsäußerung. Bitte, tschüss, also Heidi. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich, 16 Jahre alt. 16, ne? Christoph. Ja, hallo. Hi. Ja, wie geht's? Ach, ganz gut. Und dir? Ja, mir geht's eben gut. Was machst nur du? In einer Beziehung eben nicht. Was machst denn du gerade? Ja, ich guck dich gerade. Du guckst mich? Kabel. Und was hast du vorher gemacht? Ja, vorher heute Abend habe ich eine Party gefeiert. Hey, wie bei dir? Bei dir zu Hause? Ja, bei mir zu Hause. Wie viele Leute waren da? Och, so 18. 18. Und ist alles schon aufgeräumt, geputzt? Alles schon aufgeräumt, gesaugt. Picobello und dann schön um 1 Uhr vor den Fernseher gesetzt. Ja, genau, um 1 Uhr vor den Fernseher gesetzt. So wollen wir das. Und die Eltern sind nicht zu Hause? Die Eltern sind nicht zu Hause. Das heißt, wir können frei reden, wir beide jetzt? Ja. Okay. Also, du sagst es gerade, eine Sache ist nicht so im Lot, wie es sein sollte. Ja, und das Folgendes, ich habe mich unsterblich in ein Mädchen verliebt. Ach, ich dachte dass schon wieder, dass die Frauen dann schuld sind. Christoph, du hast sie unsterblich verliebt. War sie vorhin auch da? Ich habe sie eingeladen, aber sie ist leider nicht gekommen. Aha. Erzähl mir mal ein bisschen über dieses Verliebtsein. Ja, also angefangen hat es eigentlich im Januar, da auf so einer Vorbereitung für so eine Freizeit. Da habe ich sie zum ersten Mal überhaupt gesehen. Wie alt ist die Dame? Die ist ein knappes Jahr jünger als ich. Also 15. Ja. Ja, ja und... So, da hast du kennengelernt, gesehen und hast gedacht... Ja, ich habe sie kennengelernt, gesehen, ein bisschen mit ihr geschwätzt. Und dann, wow, das ist die Frau. Ja, genau, das ist die Frau, habe ich mir gesagt. Aha. Ja. Ja, und dann? Ja, und dann auf der Freizeit, da habe ich ihr eben einen Brief geschrieben. Ja, also ich kannte in dem Sinne dann schon etwas besser. Ich war schon mal mit ihr im Kino gewesen. Ja. Also es gab schon so eine gewisse Annäherung zwischen euch beiden. Ja, so ein bisschen. Ja, und da ist eben mein Problem dazu gekommen. Ich bin unheimlich sehr naturwissenschaftlich orientiert, so Physik-Chemie-mäßig. Ja. Ja. Und was ist da? Wo liegt das Problem da? Ja, ich glaube, das gefällt dir überhaupt nicht. Sie ist mehr geisteswissenschaftlich orientiert und liest dicke Bücher. Nee, so in dem Sinne so Party, jede Party. Laberst du ihr denn die Ohren voll mit irgendwelchen chemischen, mathematischen Formeln? Das könnte manchmal sein, also, dass ich ein bisschen zu weit gehe da mit meinem Zeugs da, aber ich versuche mich immer unter Kontrolle zu halten. Und die Arme liegt dann in der Ecke und langweilt sich und versteht nur Bahnhof. Ja, sozusagen. Mensch, Christoph. Ja. Das muss ja auch nicht sein. Wenn du Spaß an Mathematik und Naturwissenschaften hast, musst du das ja dem Mädchen nicht alles erzählen. Ja. Du sollst ja auch Spaß an den Mädchen haben, ne? Ja. Und das Mädchen auch Spaß an dir. Also muss man da versuchen. Wie nah seid ihr euch denn schon gekommen? Händchen halten? Fast so. Also da war es auf so einer Freizeit, da waren wir schon ziemlich nah beieinander, weil ja, ich bin eben Gruppenleiter mittlerweile schon und sie auch. Und da waren wir eben dann abends, als die Kinder schon alle schlafen waren, mit ein paar anderen Gruppenleitern haben wir dann eben eine Gruppenleiterrunde gemacht und ja, und dann so ein paar Späßchen gemacht, eben, was man da so macht. So, wie lange liegt jetzt diese Freizeit zurück? Die war im Mai. Im Mai. Und was ist, bis da, seitdem ist nicht mehr viel passiert? Doch, ein bisschen schon noch was. Also wir haben uns dann eben noch öfter mal in einem Jugendraum gesehen. Nur in einem Jugendraum? Ja, aber alles vor den Ferien. Und nach den Ferien nichts mehr? Nach den Ferien habe ich sie nicht mehr gesehen, bis jetzt. Trotzdem hast du sie nur im Kopf? Ja, ich habe sie immer im Kopf. Und du hast das dumme Gefühl, dass sie dich nicht so im Kopf hat? Ja, das ist es eben. Und du führst das eventuell zurück darauf, dass du die falschen Themen da angeschnitten hast? Ja. Und du hast sie eingeladen heute Abend, sie ist nicht gekommen. Ja, ich habe sie schon mehrmals eingeladen, weil mittlerweile haben wir auch einen eigenen Jugendraum aufgemacht und ich habe sie schon mehrmals eingeladen. Wie, was sagt sie denn dann immer? Ja, eigentlich überhaupt nichts. Ich habe sie schon mehrmals angerufen, da hat sie eben gesagt, sie hätte keine Zeit und sie hat auch so einen Pager, also ich habe durch eine Freundin von ihr ihre Nummer rausgekriegt. Ja. Hab sie dann ab und zu mal angepaged, wenn ich sie nicht telefonisch erreicht habe, aber nicht. Also Christoph, ich bin in diesem Fall für einen Offensivangriff, weil die Lage ist schon sehr verfahren. Ne? Ja, da ist sehr viel, ja, da ist so viel Zeit vergangen und es ist alles nicht gut. Ich glaube, du musst jetzt, lad sie nicht zu irgendwelchen Gruppenkisten da ein. Lad sie direkt ein zum Kino oder was auch immer ihr beide gerne, damit du alleine mit ihr bist. Ne? Ja. Du musst alleine mit der Frau irgendwo hingehen, irgendwas machen. Ja. Und da musst du mal abchecken und rede bloß nicht über Mathematik und Physik. Ne? Rede über Partys oder über frag sie doch ganz einfach, auf was sie steht, was sie interessiert. Und interessier du dich ein bisschen für sie. Ja. Ne? Und das kommt ja immer gut, ne? Wenn man sich für den anderen interessiert. Und dann kannst du ja schon abchecken, wie, vielleicht kannst du damit ja weich kochen. Ja, glücklicherweise hat ein Freund von mir mal durch Zufall heimlich hinter der Mauer her ein Foto von ihr gemacht. Da habe ich wenigstens ein Foto von dir. Ja, aber du sollst dich ja nicht begnügen mit dem Foto, ne? Du sollst die vorher live haben, ne? Also, ruf sie an, versuche ein Date zu machen, dass ihr gemeinsam was macht. Frag sie viel nach ihren Interessen und check mal die Lage ab. Und wenn es einigermaßen gut läuft, dann würde ich auch richtig klar ihr gestehen, dass du verliebt bist. Und wenn es dann nicht klappt, dann war es das halt nicht. Es gibt auch noch andere Frauen auf der Welt. Ja. Was ich noch sagen wollte, ich finde deine Sendung richtig klasse. Also richtig gut. Ich guck sie eigentlich in den Ferien sowieso immer. Ja. Meistens sogar heimlich über Kopfhörer. Ich habe zum Glück einen eigenen Fernseher in meinem Zimmer. Ja, und und wenn eben keiner zu Hause ist oder wenn ich mal nachts dann nicht schlafen kann, auf jeden Fall immer von 1 bis 2 Domian. Lieber Christoph, ich wünsche dir viel Glück mit dem Mädel. Alles Gute. Ja. Tschüss. Klaus 48. Hallo Domian. Ja, hallo. Wie geht's dir? Gut, danke. Mir geht's nicht so gut. Das höre ich schon. Ja, Domian, ich habe eine Frage und zwar, es wurde ja vorher schon abgeklärt und zwar, ich habe da so einige Probleme mit meiner Sexualität. Ich glaube, ich habe eine sehr ausgeprägte Libido. Und mein Gott, nochmal, die ganzen Vorsachen, die kann man hier nicht abklären, das wäre zu viel. Aber ich habe seit 11 Jahren keinen sexuellen Kontakt mit meiner Frau mehr gehabt. Und ich bin für mich selber zum Schluss gekommen, es ist diese gottverfluchte Sexualität, die mir Probleme bereitet. Moment. Du hast eine sehr starke Libido, das heißt, du hast einen sehr starken sexuellen Trieb. Genau. Du hast aber seit 11 Jahren keinen Verkehr mit deiner Frau gehabt. Wie kommt das, dass du keinen Verkehr mehr hattest? Du weißt ja, wie soll ich das sagen? Ich meine, zarte Seelchen, da gibt es manchmal Ärger. Und ein Wort gibt das andere und man ist so tief verletzt, es führt keinen Weg mehr zurück. Das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Also ihr versteht euch nicht mehr so sehr gut, dass... Im Bett nicht, ansonsten ja. Ja, wie gehst du denn da mit deinem starken Sexualtrieb um? Ja, indem ich einfach zu dem Schluss gekommen bin, ich habe mich mit meinem Hausarzt unterhalten und ich habe gesagt, ich möchte einfach davon befreit werden. Und da hat er gesagt, ja, es gibt eine Möglichkeit. Ich könnte mich sexuell chemisch kastrieren lassen. Wie geht das? Ich habe mich vor 2 Jahren schon sterilisieren lassen. Warum hast du dich sterilisieren lassen, wenn du gar keinen... Weil meine Frau gesagt hat, du darfst mit mir erst wieder schlafen, wenn du dich sterilisieren lässt. Aber das hat auch nichts genutzt. Nein, ich weiß, die Beweggründe weiß ich mittlerweile. Meine Frau ist in einem Haus aufgewachsen als Einzelkind. Sie ist, was sie will, ist Liebe und Zärtlichkeit und Sexualität gehört nicht dazu. Ich will nur mal, um es richtig einordnen zu können, noch mal fragen. 11 Jahre nicht miteinander geschlafen. Ja. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind nicht verheiratet, wir leben seit 21 Jahren. Okay, also seit 21 Jahren. Hattet ihr denn vor dieser Zeit, vor diesen 11 Jahren, einen angenehmen und schönen Sex miteinander? Ja. Das schon. Und warum ist es dann irgendwann so eingeschlafen oder gab es irgendeinen Vorfall? Nicht eingeschlafen. Das ist einfach bloß so gewesen, weißt du? Die Arbeit, die Probleme aus der Arbeit, die Aggressionen, die man mit nach Hause nimmt, die haben irgendwo einen Weg gesucht und man hat seinen Partner verletzt. Und vielleicht genau dort, wo es am meisten wehgetan hat. Na gut, das ist sicher ein weites Thema, das du wahrscheinlich gar nicht jetzt hier auch genauso erklären kannst. Es ist auf jeden Fall dann so passiert. Jetzt zu dieser chemischen Kastration, wie funktioniert das? Ja, weißt du, man nimmt Tabletten und die meint, das wäre für mich kein Problem. Ich sag dir ganz ehrlich, weißt du, Domian, es ist meine Leidenszeit fängt im Sommer an, wenn die Blusen der Frauen lebendig werden. Ich gehe nicht mehr zum Baden, weil am Badesee liegen sie alle nackt rum. Ich bin doch nicht auf Stein, ich vergehe fast. Ich frage dich jetzt nochmal, ich habe es gerade auch gefragt. Ja. 10 Jahre keinen Geschlechtsverkehr mit deiner Frau. Ja, ich habe auch wieder nicht fremdgegangen. Ja, wie läuft das nur über Onanie? Was wirst du tun? Du wirst onanieren. Sonst nichts. Und dir heiße Gedanken machen, sonst gar nichts. Ich bin auch nicht fremdgegangen, weil meine Frau und ich, wir sind mal zu den Übereinkommen gekommen, wir wollen ehrlich sein. Wenn ich mir eine andere Frau suche, dann mache ich hier Schluss. Hast du deiner Frau denn von diesem Schritt erzählt, dass du diese Kastration... Soll ich das ganz ehrlich sagen? Ich habe so lange rumgedruckt, sie hat es ihr nie gesagt. Und sie sitzt heute am Fernseher und hört zu. Und weil ich will einfach, dass sie weiß, was los ist. Also sie wusste gar nicht, dass du hier anrufst? Nein, sie wusste es nicht. Du sagst ihr das jetzt via Fernsehen? Via Fernsehen, ja, genau. Und wie soll ich sagen, es spielt ja auch keine Rolle, weil ich sie ja auch verstehe. Aber weißt du, Domian, darf ich dich mal ganz was Ehrliches fragen? Bitte, ja. Inwieweit kannst du deine Sexualität ausleben? In Prozent? Gut. Gut. Deswegen... Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich für mich persönlich, wie soll ich sagen, es hört sich vielleicht dumm an, aber... Ein 50 PS Auto und ein 100 PS Auto. Also ich bin der Meinung, meine Libido ist sehr stark ausgeprägt, bloß mein Selbstwertgefühl ist noch viel stärker ausgeprägt. Ich würde keine Frau um etwas betteln. Klaus, du hast mich das gefragt gerade und ich habe dir eine Antwort gegeben. Deswegen ist es für mich, also mich schaudert, wenn ich mir vorstelle, dass ich mit einem Partner oder einer Partnerin so lange zusammen bin und ich keine sexuellen Berührungspunkte mehr. Soll ich dir sagen, ich hätte mittlerweile irgendwo das Gefühl, wenn ich meine Frau anlange, sie ist mittlerweile zu meiner Schwester, zu meiner Tochter geworden. Ich hätte das Gefühl, als würde ich Inzest haben. Ich kann sie nicht mal mehr angucken, wenn sie nackt ist, weil ich wende meinen Blick von ihr genauso ab, wie ich den Blick von meiner Tochter abwenden würde. Deshalb finde ich, überhaupt eine solche Überlegung, sich chemisch kastrieren zu lassen, finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr bedenklich. Weißt du, mir würde es keine Probleme bereiten, wenn mir mein Doktor nicht gesagt hat, es geht damit eine Persönlichkeitsveränderung einher. Das auch noch. Und kennst du dieses Bühnenstück Harvey der Hase? Nee, schade. Nee. Und zwar, es geht darum, einen liebenswerten Menschen, einen Mensch, der einfach nur freundlich ist. Und da kommt irgendjemand drauf, er passt nicht in unsere Gesellschaftsform und so weiter, er soll also chemisch geheilt werden, er kriegt Spritzen und dann wird er so wie wir. Und dann überlegen sich alle anderen darüber, nein, so wollen wir den nicht haben, wir wollen ihn haben, so wie er ist. Und das geht mir durch den Kopf und ich möchte meine Frau nicht wehtun. Klaus, wäre es denn nicht möglich, ich frage jetzt einfach mal so, wäre es denn nicht möglich, dass du... dass ihr beide euch einigt auf eine sehr innige platonische Freundschaft. Die haben wir doch. Ja, und aber dass jeder, sprich dann eben du, die eigenen Wege geht, was Erotik und Sexualität angeht. Na, weißt du, ich meine, im Vorgespräch wurde schon abgeklärt, ja, gehst du denn in Puff? Das ist der größte Selbstbetrug, den ein Mann machen kann. Weißt du was? In den Augen einer Prostituierten wäre ich wahrscheinlich pervers, weil ich will Liebe und ich will Zärtlichkeit. Darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Ich wollte darauf hinaus, ob es möglich ist, dass ihr beide euch arrangiert, extrem gute Freunde zu sein und zu bleiben. Und dass du aber für dich innerlich die Möglichkeit erhältst, auch zu einer anderen Frau eine erotische Liebesbeziehung aufzubauen. Domian, das geht doch nicht. Warum nicht? Das geht doch nicht. Und zwar, ich müsste entweder eine Frau belügen und ihr etwas vorspielen, oder ich müsste eine Frau suchen, irgendwie direkt und sagen, ich will mit ihr schlafen, aber ansonsten lieben tue ich sie nicht, weil lieben tue ich nur meine Frau. Das geht doch nicht. Mhm. Da müsste ich doch hier aufstehen, meine Sachen packen und gehen. Das ist doch unmöglich. Mhm. Und keine Frau auf der Welt würde das mitmachen, eine Frau zu linken. Es ist aber auch so, dass mittlerweile, das hast du gerade auch gesagt, dass es nicht nur so ist, dass deine Frau nicht will, du willst ja auch nicht mehr mit deiner Frau, ne? Gott, nochmal, das ist so schwierig. Das ist, wenn ich die Augen zumache und wenn ich mir meine Frau vorstelle, so wie ich sie kennengelernt habe, möchte ich nur mit ihr. Und warum bin ich treu geblieben? Darf ich dich was ganz Intimes fragen? Ja. Du musst nicht antworten. Ja. An wen denkst du beim Onanieren? Und an was denkst du? An niemanden. Wie soll ich sagen, diese Gefühle sind mittlerweile so übermächtig geworden, dass diese Frau kein Gesicht mehr hat. Mhm. Es ist, wäre, aber ich, du weißt, kann ich dir etwas kurz schildern? Mhm. Und zwar, was mir auffällt, und zwar, das ist dieses eine Gefühl, was eigentlich übermächtig ist. Ich bin Frührentner und ich fahre nebenher mit dem Auto durch die Gegend. Mhm. Und wenn ich etwas sehe, was mir sehr gefällt, dann taucht blitzartig in mir im Kopf auf, du Patte, schau mal, guck mal, ist das schön. Mhm. Ich lebe durch sie, ich lebe mit ihr, ich lebe mit ihr, mit sonst niemand anders. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, mit einer anderen Frau zusammen zu sein. Eine ganz tragische Situation. Ja, das ist schlimm und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß keinen Weg mehr daraus. Und hat der Arzt dir eher abgeraten dazu? Nein, ich habe ihm im weitesten Sinne die gleichen Fragen gestellt, die ich dir gestellt habe. Und er hat mir das alles bestätigt. Und er sagt, wenn es denn ein Weg ist, dann soll ich ihn bestreiten. Mhm. Und weißt du, in mir kommt einfach bloß das jetzt auf, wenn es denn eine Persönlichkeitsveränderung gibt, was soll ich tun? Versuch nochmal, zum Schluss wäre ich Sau. Mhm. Konnte der Arzt darüber Bescheid geben? Überhaupt nicht, weil das Thema ist so jung. Das ist ganz jung. Kann man denn, das weiß nicht mal der Urologe. Kann man denn, wenn man diese chemischen Substanzen, ich vermute, dass es Tabletten sind oder was ja, auch immer, Tabletten. Wenn man die wieder absetzt, normalisiert sich dann der Zustand? Weißt du, was der Urologe mir gesagt hat? Es kann sein, dass wenn man die Tabletten absetzt, alles verstärkt zum Ausbruch kommt. Mhm. Und durch Gott nochmal, und das ist doch die ganze Diskussion mit diesen ganzen kinderschändenden Sexualstraftätern. Also Klaus, ich kann da wirklich von jetzt ganz, ganz emotional nur zur äußersten Vorsicht raten. Und mir ist ganz unwohl bei dem Gedanken, dass du das machst. Mir ist aber ebenfalls unwohl, dass wir uns jetzt schnell verabschieden müssen. Du hörst, die Musik ist im Hintergrund, die Sendung ist jetzt zu Ende. Ja. Ich möchte dich sehr, sehr dringend bitten, dass du jetzt gleich mit meinem Psychologen noch ein bisschen redest. Meinst du? Ja, wirklich. Weiß es denn besser als du? Ja, aber du, es ist interessant, halt noch eine Meinung zu erfahren. Und das ist ein sehr, sehr, sehr... sehr toller Mann, der heute bei mir Psychologe ist und ich würde dir das wirklich dringend raten. Ist in Ordnung. Dann leg bitte auf, der Peter ruft dich dann gleich zurück. Der? Peter heißt, er ruft dich gleich zurück. Ich hab Peter verstanden. Peter ist er, ja. Peter, ja okay, ist in Ordnung. Klaus, alles Gute. Ja, tschüss. In der Technik, heute Nacht Hans-Jürgen Wilde und morgen heißt unser Thema, ich hab's ja gerade schon gesagt, Hotelgeschichten. Was ist euch alles in einem Hotel schon passiert? Ich bin sehr gespannt. Ab 0 Uhr anrufen könnt ihr und faxen und um Punkt 1 sind wir im Radio und im Fernsehen bei 1 Live Dom. Schöne Nacht. Ciao.